zwar seine Kraft, aber wird doch nichts erreichen. Wer aber nicht viel fragt und geht los unverzagt, für den gibt's kein Fragezeichen und dergleichen Bitterschaft. Jawohl, meine Herren, so haben wir es gern, denn von heute an gehört uns die Welt. Jawohl, meine Herren, die Sorgen sind fern. Wir tun, was uns gefällt. Und wer uns stört, ist, eh er's noch begreift, längst von uns uneingeseift. Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl. Längst von uns schon eingeseift. Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl.